Schillers Briefwechsel mit Körner, Teil 2, Weimar, 17. März 1788. Frau von Kalb ist mit ihrem Manne jetzt von hier abwesend und wird erst zu Ende dieses Monats wieder zurückkommen. Sie hat eine Zusammenkunft mit ihrem Schwager auf einem ihrer Güter und Bertuch ist dabei. Die Sache ist eines Prozesses wegen, den der Präsident K. führt. Die Abwesenheit von Charlotten macht mich jetzt manchmal zum Einsiedler, weil ich in den Abendstunden, das heißt nach 8 Uhr, die fast allein meiner Erholung erlaubt sind, nicht zu jedermann mag oder kann. Das Wielandsche Haus und allenfalls noch eins sind jetzt meine einzigen Zufluchtswinkel, die Clubs ausgenommen. In die Komödie gerate ich fast gar nicht mehr. Angenehm wird dir's sein zu hören, dass ich mich aus dem Schulstaub meines Geschichtswerks auf etliche Tage losgerüttelt und mich ins Gebiet der Dichtkunst wieder hineingeschwungen habe. Bei dieser Gelegenheit habe ich die Entdeckung gemacht, dass ungeachtet der bisherigen Vernachlässigung meine Muse noch nicht mit mir schmollt. Wieland rechnete auf mich bei dem neuen Merkurstücke, und da machte ich in der Angst ein Gedicht. Du wirst es im März des Merkur finden und Vergnügen daran haben, denn es ist doch ziemlich das Beste, das ich neuerdings hervorgebracht habe, und die horazische Korrektheit, welche Wieland ganz betroffen hat, wird dir neu daran sein. Ich schreibe dir von dem Gegenstande nichts, was wir sonst, wenn du dich noch gern darauf besinnen magst, miteinander getrieben haben. Die Wortpfeile treibe ich jetzt mit Wieland, und einem Epitheton zu gefallen, werden manche Billets hin und wieder gewechselt, am Ende aber bleibt immer das erste stehen. Hast du die Fortsetzung der niederländischen Rebellion im Februar des Merkur schon gelesen? Ich wäre neugierig, wie du mit dieser zufrieden bist. Aus dem, was du kürzlich der Frau von Kalb geschrieben hast, sehe ich, dass du dich mit meinem Abfall zur Geschichte noch nicht so recht aussöhnen willst. In der Tat habe ich dir alle Gründe mitgeteilt, die mich dazu haben bestimmen können. Wenn sie dich nicht überzeugen, so muss es wohl in unserer verschiedenen Vorstellungsart liegen. Die Geschichte ist ein Feld, wo alle meine Kräfte ins Spiel kommen und wo ich doch nicht immer aus mir selbst schöpfen muss. Bedenke dieses, so wirst du mir zugeben müssen, dass kein Fach so gut dazu taugt, meine ökonomische Schriftstellerei darauf zu gründen, sowie auch eine gewisse Art von Reputation, denn es gibt auch einen ökonomischen Ruhm. Übrigens denke ja nicht, als ob es mir jemals im Ernst einfallen könnte, mich in diesem Fache zu begraben oder ihm in meiner Neigung diejenige Stelle einzuräumen, die es wie billig in meiner Zeit hat. auch sehe ich recht gut voraus, dass ich durch meine Arbeit in der Historie mir einen wesentlicheren Dienst leisten werde als der Historie selbst und dem Publikum einen angenehmeren als einen gründlichen den Gelehrten. Der Geisterseher, den ich eben jetzt fortsetze, wird schlecht, schlecht. Ich kann nicht helfen. Es gibt wenige Beschäftigungen, die Korrespondenz mit dem Fräulein von A. nicht ausgenommen, bei dem ich mir eines sündlichen Zeitaufwandes so bewusst war, als bei dieser Schmiererei. Aber bezahlt wird es nun einmal, und ich habe wirklich bei der ganzen Sache auf Göschens Vorteil gesehen. Meine übrigen Angelegenheiten dürfen dich gar nicht anfechten, und vor einer übereilten Heirat lass dir vollends nicht bange sein. Die Wielandsche Tochter ist so gut als versprochen. Ich hab's von dem Vater selbst, der freilich in gewissen Augenblicken andere Erwartungen gehabt haben möchte, die ich nicht erweckt, auch nicht unterhalten habe. Wieland hat ganz recht, dass er mit seinen Mädchen eilt und mit dem Ersten dem Besten ernst macht, ohne zu warten, bis die Genies sich erklären. Bei 5 ledigen Töchtern darf einem wohl Angst werden, aber er hat 2 brave Bursche zu Schwiegersöhnen, die mir beide weit lieber sind als Reinhold. Du schreibst Charlotten, dass Minna in einigen Monaten niederkommen wird. So etwas schreibst du mir nun nicht. Mein Herz trägt sich mit den besten Hoffnungen für euch. Aber um was ich dich bitte, lass Minna diesmal nicht wieder stillen. Es